Byte FM. Es ist 23 Uhr. Ihr hört Byte FM und jetzt geht's weiter im Programm mit Ein Topf aus Gold von und mit Diviam Hoffmann. Heute eine Wiederholungsausgabe vom 26. November 2019. Das hier ist Ein Topf aus Gold auf Byte FM mit Diviam Hoffmann am Mikrofon. Und heute geht es hier eine Stunde lang um eine Band, deren Debütalbum im September 1979 erschienen ist. The Slits und ihre Platte Cut. Eine weiße Frau mit Dreads, die extensiv getanzt hat. Ihre Stimme klang rau und intensiv, dazu ihr deutscher Akzent. So etwas hatte kein Publikum jemals zuvor gesehen oder gehört. So beschreibt Vivian Goldman Ariap, die Sängerin von The Slits. An ihrer Seite waren Viv Albertine an der Gitarre und Tessa Pollitt am Bass, in den ersten Jahren außerdem Drummerin Palm Olive. The Slits entstanden zwischen den Punkbands der ersten Stunde in London, lernten sie ihre Instrumente an den Seiten dieser zu spielen und standen mit The Clash und Sex Pistols erstmals auf der Bühne. Und doch sind sie viel mehr als eine Punkband, sind die erste rein weiblich besetzte Punkband aus dem Londoner Kosmos, jedenfalls die erste, die bekannt geworden ist, und sie wollten dem testosterongesteuerten Gehabe, dem mackerigen Rock'n'Roll etwas entgegensetzen und interessierten sich noch intensiver als die anderen in London Ende der 70er, Anfang der 80er für Reggae und Dub. Cut heißt das erste Album von The Slits, ihr berühmtestes und emblematischstes, voller Songs, die zu Signatursongs der Band geworden sind, mit einem Cover, das zu einem Signatur-Cover geworden ist. Cut erschien am 7. September 1979, Thema dieser nächsten Stunde hier auf Byte FM. You know I love you more. Will you be my baby? Da da da da. Headed through the grapevine, no much longer. Will you be my baby? Da da da da. I heard it through the grapevine, no much longer. Will you be my baby? Da da da da. I heard it through the grapevine, no much longer. Will you be my FM. Marvin Gaye hat dieses Stück wohl bekannt gemacht. Gladys Knight and the Pips haben es aber noch vor ihm aufgenommen. Und diese Version haben wir gerade gehört von I Heard It Through the Grapevine. Auch The Slits haben es aufgenommen für ihr Debütalbum Cut, das im September 79 erschienen ist und das heute Thema ist. Hier in Ein Topf aus Gold auf Byte FM. Die Version der Slits haben wir davor gehört. Eine E-Bass geladene Version aus I Heard It Through the Grapevine wird dort I Heard It Through the Bassline, also nicht mehr gerüchteweise etwas hören, Through the Grapevine, sondern in dem Bass als Kommunikationsmedium nutzen, I Heard It Through the Bassline. Den Bass gespielt bei The Slits hat Tessa Pollitt, die erst nach einem Jahr in die Band dazugekommen ist, sich reingehängt hat in ihr Instrument, um in der Band auch zu bleiben. Für das Album zum Beispiel, um das es heute geht, und einer der bekanntesten Songs auf Cut ist dieser hier, Typical Girls. Thank you. Es ist gar nicht so schlimm, ein Mädchen zu sein, weiblich zu sein. Das postulieren hier The Slits in Typical Girls. Ein Titel, der anregt, mal zu fragen, was ist das eigentlich, ein typisches Mädchen? Die Antwort kann nur sein, dass es das nicht gibt, ein prototypisches Girl. Und das ist eine Message dieses Songs. Aber The Slits spielen auch mit einem ganz anderen Song mit ihren Typical Girls. Denn es heißt in Typical Girls unter anderem Typical Girls Stand By Their Man. Und das ist eine Referenz auf einen Country-Song von Tammy Wynette, 1968 in den Country-Charts Stand By Your Man. Oft gehört, vielleicht nie ganz genau hingehört, Stand By Your Man. Tammy Wynette singt hier Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man, doing things that you don't understand, but if you love him, you forgive him. Zusammengefasst, wenn man jemanden liebt, lässt man ihm alles durchgehen, auch wenn es hart ist. Das kann man nicht nur auf bedingungslose romantische Liebe beziehen. In den 60er Jahren ist das nämlich durchaus auch in Sachen Aushalten von häuslicher Gewalt zu interpretieren oder auch andere gewaltvolle Unterdrückung in Beziehungen. Verheiratete Frauen mussten etwa ihre Männer fragen, wenn sie ein Bankkonto eröffnen wollten oder arbeiten gehen, und Vergewaltigung in der Ehe war kein Straftatbestand. Aber Wynette formuliert hier, Frauen unter allen Umständen bei ihren Männern bleiben. Ein Song, der damit zu Recht umstritten ist und auf den The Slits mit ihrem Stück eine feministische Antwort lieferten, mit ihren Typical Girls, die als sehr viel mehr beschrieben werden als über ihren Mann und damit das Konzept des Typischen auch hinterfragen. Eine Antwort auf den Slits-Song wiederum, den lieferten kurz darauf The Clash mit Train in Vain. Stand by. The Clash mit Train in Vain, Stand By Me wird hier immer wiederholt. Mick Jones spielt damit darauf an, dass Viv Albertine von The Slits sich kürzlich von ihm getrennt hat. Kurz bevor er diesen Song geschrieben hat, nimmt er das Beieinanderbleiben nochmal ganz anders auf. Train in Vain, Stand By Me vom Album London Calling von The Clash. Erst als Hidden Track darauf gewesen, obwohl er gar nicht als solcher gedacht war. Die Sleeves waren einfach schon gedruckt vom Album London Calling, als der Song noch dazu kam. London Calling, nicht nur das Album, auch diese zwei Worte, London Calling, Inbegriff der brodelnden Punkszene Londons Ende der 70er Jahre, in der sich auch The Slits gegründet haben, im Umfeld eben von The Clash und Sex Pistols. Viv Albertine und Paloma Romero probten in einem Keller mit Clash und Sex Pistols Musikern, spielten mit Sid Vicious in der Band The Flowers of Romance, die kaum wirklich Band war, sondern eher ein Hub für all die anderen Bandprojekte. So eben auch für The Slits, die sich wie gesagt aus dieser Band heraus gegründet haben. Viv Albertine hat etwa diesen Song hier für The Flowers of Romance geschrieben, der dann schließlich auf dem Debütalbum von The Slits erschien, So Tough. Slits mit So Tough. Geschrieben von Gitarristin Viv Albertine, eigentlich für The Flowers of Romance, ein Bandprojekt um Sid Vicious und andere Clash- und Sex Pistols Musiker. Dazu kamen noch ein paar andere Teens aus ihrem Umfeld, zu denen eben auch Viv Albertine und Paloma Romero alias Palm Olive gehörten. So Tough landete dann schließlich auf dem Debütalbum von The Slits. Cut, erschienen im September 1979, beschäftigt uns hier heute in Ein Topf aus Gold auf Byte FM in einem Spezial. Viv Albertine und Paloma Romero alias Palm Olive kannten sich also schon etwas, machten schon zusammen Musik, probten in einem Keller zusammen, als dann Ari Up als Sängerin dazukam. Ari Up hieß eigentlich Ariane Forster, ihre Eltern waren Deutsche, sie in München geboren, ihre Mutter Nora befreundet mit Jimi Hendrix unter anderem schon gewesen und ihr Vater eher in Richtung Schlager unterwegs, Frank Forster, dieser Song hier ist von ihm. Er liebt dich, wenn früh die Sonne erwacht, wer liebt So klang der Schlager, der in der Wiege von Ari Up lag. Ihr Vater war das, Frank Forster. Und auch Udo Jürgens ist in die Familie Forster verwoben als Ariabs Pate. Mitte der 70er zogen Ariane und ihre Mutter dann nach London, wo ihr Haus zum Treffpunkt der Punkszene wurde. Nora Forster kam mit John Lydon alias Johnny Rotten von Sex Pistols zusammen und ist es bis heute. Ariane erhielt den Spitznamen Ariab und gründete mit die Band The Slits. 14 Jahre alt war sie da, kennengelernt haben sich Ariab und Palm Olive angeblich bei einem Konzert der Godmother of Punk, Patti Smith. Stopped in a clearing, ribbon of life, it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I cried in. Falling, I could hear the angel calling. We rolled on the ground, he stretched out his wings. The north flew away and he started to sing. Manche behaupten, sie lernten sich bei einem Konzert von Patti Smith kennen, Ariane Forster und Paloma Romero. Andere sagten, es war ein Clash-Konzert. Bisschen egal, Paloma Romero, die Schlagzeug spielte, lud Ariab daraufhin jedenfalls ein, Sängerin ihrer Band zu werden, die noch gar keinen Namen hatte. Mit Catherine Corris an der Gitarre und Susie Webb am Bass, dann aber den Namen The Slits bekam. Wenige Monate später wurden die beiden dann aber durch Viv Orbiton und Tessa Pollitt ersetzt. Mit Ariab und Palm Olive war dann die erste Besetzung der Slits 1977 komplett. Das erste Konzert in dieser Besetzung fand im April 77 als Vorgruppe ihrer Freunde von Sex Pistols statt. Kurz darauf gingen The Slits mit The Clash auf Tour, bevor John Peel sie im September 77 auch schon in einer Session vorstellte und Shows in Deutschland mit unter anderem Nina Hagen folgten. 2 Jahre lang machten The Slits so auf sich aufmerksam, bis es 79 ins Studio für die Aufnahmen der Debütplatte Cut ging, wofür sich dann allerdings die Gründungsschlagzeugerin Palm Olive verabschiedet hat. Viv Orbiton, Tessa Pollitt und Ariab holten sich einen Schlagzeuger aus Liverpool für die Aufnahmen dazu, Peter Edward Clark alias Budgie, der nach den Aufnahmen die Band Richtung Susie and the Banshees verließ, die Band, für die der Begriff Postpunk erfunden wurde. Right. FM. Babylon Lovers are Babylon Lovers. Oh, oh, oh, sweet love and romance. Love's a feeling, and so is stealing. Do you hear me? I hear you. The Slits mit Love und Romance. Das deutsche Wörtchen und zeugt hier von Ariabs Muttersprache, ansonsten sang sie auf Englisch. Und von noch etwas zeugt sowohl ihre Sprache als auch dieser Song, von Aris Liebe zu Reggae Dub und der Rastafari-Kultur. Später sprach sie Patois, also den Dialekt des Englischen, der in Jamaika gesprochen wird, ließ sich lange Dreads wachsen und sprach viel über Rastafari-Themen. Babylon Lovers are Babylon Lovers. Damit beginnt dieser Song Love und Romance. Hier schon auf Cut, also solch ein Bezug. Cut, ein Album, das auch auf Island Records veröffentlicht wurde, einem Label, das ursprünglich in Jamaika gegründet wurde und dann bald aus London operierte, um eben dort jamaikanische Musik bekannt zu machen. Produziert wurde Cut von Dennis Bovell, der auch den nächsten Track produziert hat, von Brown Sugar, drei Frauen aus London mit Hurtin. Oh, Brown Sugar sind das hier, ein Trio aus London, das Ende der 70er Jahre Musik gemacht hat und sich dem Genre Lovers Rock zuordnen lässt, zum Teil zumindest. Und Lovers Rock, so hieß auch das Label, bei dem derjenige, der hier als Featuring zu hören war, gearbeitet hat und der auch die Platte von Brown Sugar produziert hat, das ist Dennis Bovell. Bovell, ein Produzent, der in Barbados geboren wurde, zog als Teenager schon nach Großbritannien und wurde dort dann einer der wichtigsten Reggae- und Dub-Produzenten, neben den eigenen Platten, die er etwa als Blackbeard gemacht hat. Bovell bewegte sich dabei auch immer in der Nähe einiger Punk-Bands, ganz ähnlich wie sein Produzentenkollege Adrian Sherwood. Bovell produzierte auch Cut, das Debütalbum von The Slits, und The Slits gehörten zu den Bands, die Reggae und Dub umarmt haben, trieben sich auf den entsprechenden Partys rum, auf denen Ende der 70er auch Bob Marley etwa im britischen Exil zugegen war und das hier in diesem Song hier verarbeitet hat. Bob Marley mit seiner Punky Reggae Party, entstanden im Londoner Exil 1977, nachdem er in Jamaika angeschossen worden war, ist er dorthin gegangen und in London lernte er dann einige Punkbands wie The Clash oder eben auch The Slits kennen. London hatte eine große Szene aus karibischen Einwanderinnen und Einwanderern, was unter anderem daran lag, dass Großbritannien in der Karibik einige Kolonien gehabt hatte und nach dem Zweiten Weltkrieg von dort viele günstige Arbeitskräfte nach Großbritannien geholt hat. Benannt nach einem der Schiffe, das diese nach England holte, wird diese Generation auch Windrush genannt. Eine Generation, die bis heute wenig Rechte hat. Zum Beispiel fehlt vielen nach vielen Jahrzehnten nach wie vor die britische Staatsbürgerschaft und auch viele ihrer Kinder betreffen Fragen der Illegalität noch heute. Die Einwandererinnen und Einwanderer aus der Karibik, nicht nur aus Jamaika übrigens, sie brachten neben Arbeitskraft auch viel Musik und Kultur mit, woraus gerade in den großen Industriestädten und hier zuallererst im Süden Londons die britische Soundsystem-Kultur erwuchs, in der sich dann wiederum auch viele weiße Musikerinnen und Musiker bedienten, wie etwa die Punks von The Clash bis The Slits. Wie sehr Punk und Reggae bei The Slits Hand in Hand gingen, zeigt das Album Cut, aber auch die erste Aufnahme danach, Man Next Door, im Original von John Holt. Me down. Slits mit dem ersten Stück nach ihrem Debütalbum Cut, Man Next Door, im Original von dem jamaikanischen Musiker John Holt. Das Interesse der Band an Reggae und Dub machte einen großen Teil ihres Sounds aus. The Slits trieben sich auf den Reggae-Partys im Londoner Roxy oder 100 Club herum und arbeiteten auch mit vielen Köpfen der exil-karibischen Szene zusammen. Einer davon war zum Beispiel Prince Hammer, DJ auf einer der ersten größeren Touren von The Slits, ein anderer Dennis Bovell, der ihr Debütalbum produziert hatte, und wiederum ein anderer Adrian Sherwood, der Hurry Up ganz wie Vivian Goldman als eine der ausgiebigsten Tänzerinnen auf diesen Partys beschreibt. Sherwood brachte auch das Projekt New Age Steppers voran. Verschiedene Köpfe der Londoner Szene, von The Popgroups Mark Stewart über Keith Levine von Public Image Limited, aber auch Hurry Up und Viv Orbertin von The Slits waren dabei. Und Hurry Up, die brachte für die nächste Aufnahme auch noch eine andere Künstlerin mit. Hier zu hören Nene Cherry zusammen mit Hurry Up bei New Age Steppers. Der erste Song, auf dem Nene Cherry jemals auf einer Aufnahme zu hören war, so erzählt sie zumindest. My Love war das von New Age Steppers. Hurry Up habe sie überredet, mit ins Studio zu kommen. Vorher war Nene Cherry schon mit auf der Bühne gewesen bei The Slits. Im Alter von 15 hatte ihr Stiefvater Don Cherry, ein Fusion-Trompeter, sie mit zur gemeinsamen Tour gebracht, und Nene Cherry wurde Teil der Live-Besetzung von The Slits 1979. Ari war gleichzeitig eine große und eine kleine Schwester für mich, sagt Nene Cherry dazu. Die beiden haben gemeinsam in einem besetzten Haus gelebt in London, und Nene Cherry sagt, wir teilten die gleichen Klamotten und haben einander alles gezeigt, was wir gut fanden. Das war der Beginn meiner Reise und Ari war ein großer Teil davon. Nene Cherry, ihre ersten Bühnenerfahrungen mit The Slits 79, später selbst in anderen Punkbands aktiv gewesen, bevor sie in den 90ern große Hits hatte und schließlich in den letzten Jahren immer wieder neue Musik veröffentlicht hat. Das hier ist sie mit Faster Than The Truth. down like another promise was a promised land. Another havoc with my legacy belongs to me. Pin you to the bed, did everything I said, took me to the death. Look for solid land. I bore my cross, found a way home. Look at me now, full speed, Wikipedia fast as I catch you. You up, beat me up, eat you like a pariah. Might cheat you, beat you up, but it's meet you. Creeping up in bed, up the side of my head. Play dead, you raise the rent. Not my time, I play dead, you raise the rent. Not my time, too fast, say that, say that. Hey, you're not my mother, can I get a witness? I'm looking for a father. Hey, you ain't my lover, and looking for another, looking for another. Don't know you nothing, you don't know me. I owe you, you don't know me something. Don't know me something, don't know me. Hey, lies travel faster than the truth. Oh, then latitude, what I have been, no harness, this beast, I don't need to give back on each gratitude, shit, you gave, I didn't ask for this shit, when you can't have, you want on, you don't need to ask, with this attitude alone, I wore this cross, found a way home, found a way home, lies travel, faster than the truth. I'm Nana Cherry and you're listening to Bite FM. Put that shit up in me pocket. Put the rest under the jacket. Talk to the cashier, won't suspect. And if he does, and if he does. Do a runner, renn schnell weg, nachdem du dir das Zeug in die Tasche gesteckt hast. Zum Ladendiebstahl ruft Ari Up hier auf in Shoplifting, Track Nummer 4 auf dem Debütalbum ihrer Band The Slits, Cut. Ein Album, das für The Slits prägend war, ein Album, das neue Wege erprobt hat und gleichzeitig ihren frühen Sound definiert hat, erschienen am 7. September 1979. Wie wenig sie Konventionen scherten, zeigten The Slits unter anderem auch mit dem Cover dieses Albums, auf dem die zu diesem Zeitpunkt Kernslits, Hurry Up with Orbitin und Tessa Pollitt nur mit einem Lendenschurz und jeder Menge Schlamm bekleidet waren. Cut, das Debüt von The Slits, ihr bis heute bekanntestes Album, obwohl noch eine Reunion folgen sollte, für die hier ebenso wenig Platz in dieser Stunde bleibt, wie für die Solo- und anderen Projekte der Bandmitglieder und wie es nach Cut eigentlich weiterging. Wer jetzt aber noch mehr über diese Band erfahren will, ebenso über gut 100 weitere Bands, die vor allem von Frauen vorangetrieben wurden, über Nina Simone, ESG, Bikini Kill, Gossip oder Kleenex, denen sei ein Buch ganz herzlich empfohlen. These Girls, 100 Einträge in die feministische Musikgeschichte, versammelt genau das. 100 Texte von fast genauso vielen Autorinnen und Autoren, die Musikerinnen und Bands mit weiblicher Beteiligung würdigen, die in der popmusikalischen Geschichtsschreibung immer noch vernachlässigt werden. Die WM Hoffmann verabschiedet sich am Mikrofon dieser Ausgabe von Ein Topf aus Gold mit einer weiteren Band, die in der Schweiz Musik gemacht hat. Kleenex sind das mit Nice. Oh, sie sind so hübsch. Oh, oh, oh, sie sind so nett. Rosa-rot, das mögen sie. Oh, hellblau, das tragen sie. Die kleinen weiche Pudel. Oh, oh, so naiv im Rudel. Alles kaufen. Rosa-rot, das mögen sie. Hellblau, das tragen sie. Die kleinen schwarzen Pudel. Oh, so naiv im Rudel. Sie denken, was du denkst. Sie sagen, was du sagst. Alles kaufen. Oh. Sie können nicht träumen. Rosa-rot, das mögen sie. Oh. Hellblau, das tragen sie. Oh, sie sind so hübsch. Oh, oh, sie sind so nett. Rosa-rot, das mögen sie. Liebe Freundinnen und Freunde von BYTE FM, diesen Trailer müsst ihr nicht hören. Ihr hört nämlich unseren regulären Webstream, der Hinweise auf den Förderverein Freunde von ByteFM beinhaltet. Aber wenn ihr uns schon als Mitglieder unterstützt, habt ihr nicht nur Zugriff auf das ByteFM-Archiv mit tausenden von Sendungen, sondern könnt unseren Livestream in noch besserer Klangqualität hören, exklusiv für Freundinnen und Freunde von ByteFM und ohne Trailer wie diesen.